Willkommen zu unserer Podcast-Besprechung von Agents of S.H.I.E.L.D. Nun, wir sind jetzt in der zweiten Staffelhälfte und wir werden heute über die 6 Folgen, also Episode 11 bis Episode 16 reden, weil wir jetzt halt über die letzten Wochen nicht pro Woche uns Zeit hatten, um die Folgen einzeln zu besprechen. Aber wir kriegen das auch so hin und ist doch schön, wenn wir hier so gebündelt über die Serie und die Entwicklungen der Charakter sprechen können. Hat auch seine Vorteile. Hat sich ja auch direkt gezeigt, dass wir zu diesen 6 Folgen einzeln gar nicht so viel zu sagen haben, aber dadurch, dass wir jetzt alle 6 haben, haben wir doch 2 Themen, über die wir reden wollen. Und zwar machen wir mal wieder weiter mit unserem sich durchziehenden Thema Bösewichte. Und danach reden wir noch über das Team. Das bietet sich bei Agents of S.H.I.E.L.D. ja immer an. Ich habe mich über diese Folgen einfach wieder gefragt, warum Bösewichte eigentlich immer denselben Fehler machen. Malik ist machtbewusst, hat auch enorm viel Macht, hätte gerne mehr und so weiter. Und ich verstehe nicht, warum die Bösewichte dann immer etwas herholen oder jemanden, die quasi noch mächtiger sind als sie selbst. Und ich frage mich einfach, macht ihr nicht diesen Schritt, wo sehr klar ist, dass sie dann euch irgendwann ausschalten oder dass ihr dann irgendwie abgeschrieben seid oder irgendwas. Und ich verstehe es einfach nicht, was in denen vorgeht. Das ist voll so, eigentlich irgendwie so typisch Comicbuch-Bösewicht-Logik. So, ich will sozusagen der Untergeordnete eines größeren Übels sein, damit ich dann von dort aus bequemer mehr Macht kriege, es ging ja noch ein bisschen darum, dass er ja keine eigene Inhuman, also er ist kein Inhuman und hat halt keine Superkräfte. Und dann, es ist ja ein bisschen diffus gemacht. Sie reden ja genau darüber, also dieser Inhuman-Gott fragt ihn ja, du hast eben so viel Geld und so weiter, was willst du denn wirklich? Ja, das fand ich dann super, dass quasi, da hätte ich auch gern gewusst, ob das jetzt das Inhuman selbst ist oder wie sehr es eigentlich den Charakter annimmt von den Leuten, die es aufgenommen hat. Mhm. Weil das fand ich wieder etwas sehr Ward-typisches, diese Frage. Und ich fand das so gut, dass er gesagt hat, der stellt jetzt die richtigen Fragen. Warum hast du mich hergeholt? Was versprichst du dir davon? Und warum denkst du, dass das gut für dich ist? Mhm. Dann dachte ich, genau, das möchte ich alles auch wissen. Ein Punkt ist ja, dass er, sie ja jetzt gerade in der letzten Folge Paradise Lost, dass es ja wirklich so ein Kult ist. Ja. Und dass ja die anderen Leute, also Behidra ja nicht alle das gleich sehen, da Whitehall ist ja wieder vorgekommen, dass die da vielleicht wirklich einfach aus Tradition und so Art pseudo-religiösen Gründen dafür ein bisschen geblendet sind und dann eigentlich wie naiv sind und denken, ja, wenn ich nett bin und den da hier herhole, werde ich eben voll, kriege ich alles, was ich will oder eben, weiß nicht, Kräfte oder Macht, was auch immer sich da genau dann wirklich vorstellt. Ja. Dass er quasi Malik das Gefühl hat, ganz tief innen drin, er genügt nicht und denkt, es gibt halt bessere auf der Welt als ihn. Mhm. Und er braucht noch diesen Rest, also neben Geld braucht er noch diese körperlichen. Ja. Also schlussendlich ist es einfach auch so gemacht, damit einfach diese Bösewichte, die eine Stufe weiter unten sind, eine Motivation haben, sich mit den Größeren zusammenzustellen. Aber das ist halt eben, das frage ich mich öfter, weil wenn wir wirklich selbstbewusste Bösewichte hätten, die mit sich selbst im Klaren sind, vielleicht wären sie ja dann auch nicht böse. Und dann eben würde ich sagen, ist doch das Letzte, was du willst, irgendjemand, der noch stärker ist als du. Also eigentlich ist es genau ein Zeichen, dass sie nicht so selbstsicher sind. Genau das Recht. Also sieht man auch in kleinem, also jetzt in Popkultur, wenn ich so Bullies, Ballis, Leute, die andere Mobben fertig machen. Ja, sich mit Stärkeren zusammentun, damit sie sich wie geschützt fühlen. Und so dann eben auf der winnenden, auf der Seite sind, die gewinnt. Das kann auch sein, dass vielleicht wie die Idee, dieses Wesen hat die Power, die Gesellschaft, die Erde, die Menschheit auszulöschen. Ich schaue, dass ich sicher auf der guten Seite dieser Person stehe, dass sie dann mich verschont und so. Vielleicht ist es auch wie so eine, im Voraus schon sicherzustellen, dass man selber geschützt ist. Aber eben, es ist sehr naiv. Es mehr böse. Ja, und irgendwie vom Machterhalt her unlogisch. Ja. Aber weswegen ich sagen würde, es geht ihm, also es wird dann zwar gesagt, ja, er möchte gerne Macht, und Macht ist, wenn du erst dann, wenn du wen anders fertig machen kannst, weil er drückt dir dann diesen einen Geschäftsgegner, ja, oder? Chef, und dann denke ich, aber das ist nicht, also quasi, ich hatte das Gefühl, nein, ich glaube, es geht ihm nicht um Macht, sondern es geht darum, dass er anscheinend sich selbst nicht mächtig genug fühlt. Ja, also er selbst benutzt, hat keine Stärke, glaubt er selbst zumindest, hat keine Kraft, weil sonst, also quasi dieses An Inhuman ist besser als ich. Ja, das die hat doch noch weiter oben gestellt. Ja. Es ist ja noch dann in der Folge rausgekommen, dass er da mal mit diesen Steinen, ja, der weiße Stein, sich da gedrückt hat, und dass er da nicht geopfert wird. Also er hat ja doch wie so einen Feigling in sich. Hm. Das hat ihn vielleicht dann auch noch, auch so ein Punkt, die dann diesen Charakter dazu führt, dass er denkt, oh, ich muss jetzt da... Dann ist es einfach noch dümmer, dass er den wieder rübergeholt hat. Aber ja, genau, weil es ist weil der ja sein Bruder. Wobei ich denke, das konnte er nicht wissen vorher. Ja, das stimmt, ja. Aber quasi, aber dass ihn das... dann in den Arsch beißt. Ja. Aber ich fand es mega schade um seine Tochter. Also die ist ja dann auch ganz gerne böse, weil sie ja da voll dabei ist und das alles gut aber findet. Die hätte Potenzial gehabt, genau, oder? Gell? Ja, dachte ich auch. Dass dann so hingestellt wird, dass sie dann eigentlich die Partnerin soll werden. Also jetzt nicht, obwohl ich fände es blöd, dass dann mit dem Kuss... Das fand ich auch doof. Aber er hat ja gesagt, er braucht einen Malek auf seiner Seite, weil sie eben die Familie sind, die da diesen Kult da führen. Mhm. Und dass sie dann diesen Platz übernimmt statt der Vater. Und ich dachte, das finde ich cool. Und dann der Kuss. Die Sexualisierung von dieser Szene fand ich sehr unnötig. Ja. Wobei es für mich wieder gepasst hat, da wo Malik ihn, also ich sage immer Maveth zu ihm, aber... Ja, das ist dieser alte Name, also es steht ja eh einfach für Tod. Also genau. Sein Name direkt... Oder nennen wir es wie Shield It, ja, als er It, oder... das erste Mal so zum Essen einlädt, hat sie auch diese Frau in dem blauen und die Frau in dem roten Kleid, also quasi auch direkt so, ja, schöne Frauen, und ich dachte, damit wird auch wieder unterstrichen, so quasi der Sexismus, der dieser Hydra Organisation einfach so inhärent ist, wo ja auch schon an anderen Stellen gezeigt wurde, natürlich sind auch Frauen in Hydra, aber eine Sache kann ja sexistisch sein, egal wer sie vertritt und so. Ja. Und dann dachte ich, das passt auch wieder dazu, und von daher passt auch wieder Kuss dazu, dass quasi die Frau nicht nur einfach jetzt getötet wird, sondern irgendwie müssen wir das noch verbinden mit etwas sexuell aufgeladenem. Mhm. Und dann kommt auch noch das dazu, dass die Väter ihre Tochter immer auch in diesem Bereich beschützen wollen, dass ihre Tochter nicht so einem sexuellen Wesen frei lassen wollen oder so. Aber das weiß nicht. Ja, er ist ja nicht so begeistert davon, als sie sagt, ist schon noch ein attraktiver. Oder? Ja, ja. Genau, dass dann das schon wie so vorbereitet wurde, dass sie ihn attraktiv findet. Vielleicht auch die Serie, wo sich dann einfach, ah ja, und dieser Schauspieler, den wir haben, der ist doch mein Hübscher, dass er sich so auf die Schulter klopfen kann. Habe ich noch das Gefühl, dass das manchmal schon so ist. So, seht ihr, sind voll schöne Leute bei uns. Ja, aber teilweise finde ich auch, dass man das Serien so anmerkt, wenn sie irgendwie, ja, wenn sie auf ihn stehen quasi. So. Ja. Ja, ja. Wir wissen auch, dass der gut aussieht. Ist ja okay. Ja, aber diese Logik haben wir jetzt versucht, ein bisschen herzuleiten, warum das so ist, aber sie leuchtet mir trotzdem nie ein. Ja, schlussendlich. Ja. Es gibt so einen mega coolen Überblick, da habe ich mal gelesen, von wegen Fehler, die Bösewichte immer machen. Also zum Beispiel bringen sie die Leute nie selbst um. Das heißt, sie glauben dann immer, sie wurden umgebracht, aber sie wissen es eigentlich nicht. Ja. Oder sie halten ja immer ewige Reden, bevor sie was machen, und werden dann doch noch überwältigt und all diese Dinge, oder behalten, mehr Beispiel weiß ich nicht mehr, aber so eine komplette Aufrufseite. Ja, und das wäre ja auch dabei. Eben. Ja, das wäre auch dabei. So das absolute Übel auf die Erde und hoffen, dass sie davon bewahrt werden. Ja. Ist ja. Also schlussendlich ist Hydra oder Hydra, wenn man es spricht, eigentlich sehr cartoonhaft schlussendlich, weil es sie sind ja so typisch böse. Yeah. Ich meine, irgendwo wird es, glaube ich, auch, genau, Coulson sagt mal so, wo sie irgendwie wegen Öl in der Ölgeschäft sind. Also yeah. Woher wollen sie es noch offensichtlicher machen? Irgendwie yeah. so etwas. Also das, wie auch die Serie selber das dann kommentiert, so, ja, das ist jetzt wirklich die offensichtlichste Bösewichtegruppe. Mm. Dass sie ja da in, dass sie dann in extra deswegen ist es ja eigentlich auch interessant, dass wir quasi die Newmans haben, wo quasi ein bisschen das Grauer ist. Also mit Cha Ying quasi eine Person da war, die halt im Endeffekt auch Dinge getan hat, die vielen Leuten geschadet haben, aber es war viel grauer. Ja, und sie hat so wie eine Motivation, die noch schlüssiger. Ja, und komplizierter quasi. Und jetzt denke ich auch, das sind oder auch Lash ist ja quasi ein Bösewicht, wo es auch nicht so einfach ist und so. Und das heißt, wir haben Hydra immer noch, weil sie praktisch sind, weil sie einfach für alles... Wir brauchen irgendeine Katastrophe, gegen die sie vorgehen können. Okay, Hydra. Ja. Aber dass sie quasi trotzdem immer noch diese anderen etwas mehrdimensionalen Bösen- oder Bösewichtfiguren, nennen wir es jetzt mal, dabei haben, macht es irgendwie interessant. Ja, es wird dann so wie durchgemischt. Also du hast diese Organisation, aber dann Einzelfiguren können dann sehr interessant sein. Ja. Aber es ist immer so die Gefahr, wenn man dann die Figuren zu stark, so schwarz-weiß macht und jetzt irgendwann. Ja, also ich fand Malik ziemlich langweilig eigentlich durchgehend. Der wurde jetzt eben ein bisschen interessanter, seit er da Angst hat, aber auch das. Also ich fand den. Nee, ich fand den nicht spannend. Also und schlussendlich weiß man nie, wieso sind die jetzt so drauf, wieso unterstützen die eine Organisation, die so offensichtlich böse ist. Ja, und eben wenn sie das, und dann eben fragt man sich, und warum will er, ist er damit jetzt nicht zufrieden, dass er quasi die ganze Welt in seiner Tasche hat? Also, naja. Ich denke, ich weiß leider nicht, von welchem TV-Programm oder Film es ist, aber es gibt dann oft im Internet, dass so irgendwie so Nazi-Figuren, und dann fragt der eine irgendwie den anderen so, hey, kann es sein, dass wir die Bösen sind? Ich meine, wir haben wortwörtlich einen Totenkopf auf unserem Hut. Irgendwie sowas. Das ist dann wie diese Absurdität, wenn dann wirklich, also jetzt die Nazis sind jetzt halt ein echtes Beispiel, aber also anscheinend, es ist halt doch so, dass es etwas in der echten Welt gibt. Aber dass es dann wirklich irgendwie absurd wird. Und so, habt ihr euch das wirklich durchgedacht und habt ihr wirklich das Gefühl, dass das hier jetzt der richtige Weg ist, aber dass die Leute wohl wirklich so einfach zu verführen sind oder so? Das ist ein kompliziertes Thema. Eben, also da kann ich jetzt auch nicht mehr. Aber das hat mich jetzt an das erinnert, weil ich eben Hydra eigentlich dann auch so funktioniert. So, Leute, was machen wir hier? Aber eben, sie nehmen es ja doch dann sehr bewusst. Und, und ich und eigentlich cool wäre, wenn quasi auch bei Hydra jedes Mal vielleicht erklärt wird oder hergestellt wird, warum, woher die Motivationen kommen. Aber die Motivation Weltherrschaft und Macht finde ich einfach teilweise zu wenig. Ja. So, also aber dann haben wir eben wieder Einzelfiguren, die das rausholen, das interessanter machen. Wir haben ja eigentlich noch gerade in der letzten Folge auch ein bisschen noch mehr über in dieses Inhuman-Wesen erfahren. Yeah. Sie sind ja zu diesem anderen, der noch nicht seine Kräfte hat, aber eigentlich auch Inhuman wäre, der hat ja diese Informationen gehabt, die sie brauchten, und hat erklärt, der war wie der erste Inhuman und war gedacht als der Anführer dieser Inhuman-Armee. Der Kree. Ja, und hat sich dann gegen die gestellt und wurde dann aber anscheinend auch ein... Ich habe es nochmal nachgelassen, wollte dann noch mehr Macht und deswegen haben sich dann die Menschen mit den Inhumans zusammengestellt und ihnen eben so ins Exil verschafft. Aber das ist schlussendlich auch wieder sehr, er wollte noch mehr Macht. Aber nicht irgendwie, er hat sich irgendwie von den Kree irgendwie unterdrückt gefühlt oder irgendwie, das war ihm diese Kräfte einfach so zugesprochen. Also das hätte es ja zum Beispiel vielleicht noch interessanter machen können. Ja, wobei also was ich nachvollziehen kann, ist, dass er sich quasi gegen die Kree wendet, weil er denkt, ich will niemanden über mir haben. Ja, das kann ich ja dann verstehen. Okay. Deswegen kann ich ja Malik nicht verstehen, warum er will. Ja, oder dann muss es ein bisschen erklärt werden. Genau. Das ist genau das Gegenteil, ja. Stimmt, aber ja, sie haben sie eh ganz simpel. Aber ich so, da hätte ich jetzt noch gern noch mehr. Ja, ich denke, da kommt auch noch mehr. Nichts Schlimmes. Da kommt auch noch mehr. Ja, ich fand auch spannend, dass wir quasi gleichzeitig diese Infos haben und gleichzeitig quasi Gemma und Fitz so von der naturwissenschaftlichen Seite her das bringen. Mhm. Das finde ich eh cool, quasi diese Kombination, die wir in Shield haben, dass du eine Sache immer von mehreren Seiten betrachten kannst. Mhm. Das ist ja. Und da eben mit Hydra selber, dass sie da die zwei Gruppen mit verschiedenen Angehensweisen haben. Also die dann allerdings anscheinend sich nicht einig sind. Also ja, quasi Whitehall, der auch so eher von der naturwissenschaftlichen Seite herkommt und die anderen, die eher so vom Kult herkommen. Ja. Da passt dann, passt beides rein. Ja. Sagt dann eigentlich Coulson zu irgendwem, also bringt Coulson das Thema Kult auf? Habe ich das richtig? Mhm. Wenn du einem Kult beitrittst, dann möglich. Also es ist sicher schon Thema gewesen, weil sie haben ja gesehen, dass da eben Leute geopfert wurden durch diesen Steinportal. Aber ich kann es jetzt nicht genau zurückführen. Ich weiß auch nicht mehr genau. Ich habe es gerade auch. Aber es ist sicher irgendwie besprochen. Mhm. Also hast du noch was gerade zu konkret Bösewichten? Nö. Also eben, was ich interessant fand, wo sie dann gesehen hat, dass eben dieses Wesen, das wie Ward aussieht, ich habe mich noch gefragt, wann werden sie es herausfinden, dass da... dass wir gesehen haben, wie es aussieht. Genau. Also nein, wie die Leute von S.H.I.E.L.D., Coulson, Daisy, dass sie gesehen haben, dass jemand, der wie Ward aussieht, wieder zurück oder wieder da ist und so, auf den Moment habe ich gewartet. Aber sie haben sie dann recht schnell... also Fitz hat dann gerade sofort gesagt, ja, es ist etwas Schlimmeres oder etwas... Oder ja, er hat gesagt, das ist auf jeden Fall nicht Ward. Er hat sofort gerade klargestellt. Ich habe mich schon darauf eingestellt. That's not him, that's it. Ja. Oder so. Weil ich hatte keinen Bock, dass die jetzt zuerst irgendwie 3 Folgen lang meinen, das ist Ward oder so. Ja. Da war ich noch zufrieden, dass sie das simpel gemacht haben. Ja, und spannend finde ich jetzt, dass quasi dafür die Sache weitergezogen wird, mit der Coulson sich jetzt auseinandersetzen muss, eben, dass er Ward umgebracht hat. Das ist auch wichtig. Und das finde ich halt schon ein spannendes Thema, weil ich weiß nicht mehr, was wir genau gesagt hatten, aber wir waren jetzt auch nicht, Coulson geht dahin, nur um Ward umzubringen quasi. Mhm. Dabei sollten vielleicht andere Sachen gerade mehr im Zentrum stehen, wobei wir beide nichts dagegen hatten, dass jetzt Ward auch mal ausgeschaltet wird. Ja, wobei eben. Und ich fand aber sehr gut, dass Coulson das wieder aufgreift und sagt, ja, ich bin ja dahin, weil ich um mich zu rächen und nicht wirklich, um ihn zu bestrafen oder um eine Sache wieder gut zu machen. Und das fand ich gut, dass er das gesagt hat, weil ich auch fand, ja, dass das wichtige Unterscheidungen sind. Und ich meine, das ist ja, wir haben da ja auch über die Todesstrafe und so geredet. Also Leute, was steht uns eigentlich zu, über andere Leute zu verfügen und so. Und er nochmal deutlich gemacht hat, dass das, was er gemacht hat, eigentlich nicht, dass es sein persönliches Ding war und nicht unbedingt der Sache gedient hat. Ja. Und so. Und da kommen wir dann noch drauf in Coulson und May, dass sie das ja dann besprechen. Ja. Ja. Ja. Das fand ich eigentlich ganz schön. Das war doch in dem Zusammenhang, dass sie dann zu ihm sagt, ja, du hast eine Entscheidung getroffen, bei der du nicht ganz sicher bist, ob sie jetzt richtig war oder falsch, aber du hast sie getroffen und quasi dann you joined the cavalry, das, was sie lange schon damit leben muss. Eben das erste mit diesem kleinen Mädchen, wo sie bis heute, glaube ich, nicht sicher ist, ob das absolut das Richtige war oder etwas machen musste, was sehr schlimm war oder auch erlebt hat. Und dass sie damit jetzt auch schon so lange lebt. Und ich fand es einen schönen Moment in ihrer Freundschaft, wo sie quasi jetzt auch diese Erfahrung miteinander teilen. Und aber auch klar ist, dass sie für ihn da ist. Ich finde es mega gut, wie May und Coulson zurzeit jeweils miteinander reden. Also man hat echt das Gefühl, dass sie sich austauschen und wissen, was beieinander läuft. Mhm. Ja, das ist nicht mehr so eine Geheimnistuerei immer dazwischen ist und ja, dass das jetzt wirklich hinter sich gelassen haben. Ja, und nicht so dieses, ja, eigentlich vertrauen wir uns mega, aber wir erzählen uns trotzdem was, nicht, was ist und jetzt, ja, und dass sie quasi eher stärker, und dass die jetzt halt klar ist, dass sie stärker sind, wenn sie halt miteinander über Dinge sich kurz austauschen. Ich meine, mit May redet, macht man eh nicht viele Worte, aber die Worte, die sie macht, die reichen ja meistens und sind sehr aussagekräftig. Auch das, wo sie ja dann mit Gemma drüber redet, wie man mit Schuld umgeht und sie ja dann auch erklärt, du verhinderst, du machst sie nicht weg, sondern du lebst einfach mit ihr Tag für Tag. Und das fand ich auch ein schönes Beispiel dafür, dass man sich gegenseitig helfen kann oder ich denke auch eine gute Aussage, wie man mit gewissen Dingen lebt. Also es lässt sich nicht einfach alles auslöschen, weil sie sind passiert, aber wir lernen damit zu leben, hoffentlich. Ja, und das fand ich so zwei schöne Zweier-Beziehungssachen. Mhm. Ja. Ja. Und auch nicht nur so punktuell, sondern irgendwann kommt ja auch Gemma und sagt, nein, die Server können gerade nicht alle nach ihm suchen, weil wir suchen gerade auch nach Lash. So, dass es halt auch einen Einfluss hat auf das restliche Team, diese kleineren Erzählstränge. Mhm. Ja, dann sind wir jetzt schon beim Thema Team. Ja. Ja, können wir von dort aus weitergehen. Ja, ich glaube, zu diesen Kombinationen habe ich jetzt gerade nichts weiteres zu sagen. Eine große Sache war ja dann Bobby und Hunter, ihre Folge. Also eben zur Info, die kriegen jetzt eigentlich ihre eigene Serie, also es gibt jetzt sicher eine Pilotfolge, ich glaube aber nicht, dass schon die ganze Staffel, okay, müsste man nochmals nachschauen, aber es ist geplant, dass da eine weitere Serie kommt mit ihnen zwei in den Hauptrollen. Marvel's Most Wanted. Genau. Ja. Aber ich glaube auch, dass erst der Pilot bestellt ist und noch nicht. Den sicher, ja. Ja. Also in der Regel muss das eben zuerst produziert werden und dann von dort aus. Wenn der Akt angenommen wird, dann geht's weiter. Ja. Und genau, ihre Folge, das Ende war ja dort. Ich fand das Ende super. Ja. Also es war so, auf mehreren Ebenen muss ich darüber nachdenken. Also auf der Ebene der Geschichte fand ich es total schön gemacht, wie hier eine Gruppe von Menschen Abschied voneinander nimmt. Und ich einfach dachte, ich mag das so an Agents of S.H.I.E.L.D., dass irgendwie so Gruppenbeziehungen auch im Zentrum stehen. Also so, dass es quasi nicht immer nur um einzelne Personen geht oder einzelnen Beziehungen, sondern dass man auch wirklich so sieht, dass das, also so Gruppenbeziehungen und wie das dann, wie die sich ausgedacht haben, wie nehmen wir jetzt Abschied von den beiden. Und dann gleichzeitig aber auch wieder eben, fand ich total gut, dass Mac nochmal speziell gezeigt wurde, weil ich musste auch direkt an ihn denken, dass ich dachte, ja, es sind zwei seiner engsten oder seine beiden engsten Freunde wahrscheinlich, die jetzt gehen. Er hat schon mit Daisy auch was aufgebaut, aber er kennt Hunter und Bobby schon so lang. Kurz war ich auch nicht sicher, ob er quasi mitgeht. Aber genau, und das fand ich sehr schön gemacht. Und dachte auch so, auf einer anderen Ebene quasi, ist ja in letzter Zeit, wird häufig darüber diskutiert oder angemerkt, kritisiert, wie lesbische Figuren aus Fernsehsendungen verschwinden oder Frauenfiguren oder Women of Color halt so. Also, und dass das häufig ja durch den Tod geschieht. Also lesbische Figuren werden so häufig einfach umgebracht. Und ich meine, klar, eben Bobby und Hunt haben ihre eigene Serie, aber ich fand es eigentlich ein mega schönes Beispiel oder gutes Beispiel, wie zwei Figuren auch endgültig verschwinden können aus einer Serie, aber es mal anders gemacht wird. Und man kann mir jetzt sagen, ja, aber bei S.H.I.E.L.D. ist halt, weil sie diese Geheimorganisation haben, also gibt es da auch diese Schnitte oder Brüche. Aber ich denke einfach, ja, aber es muss nicht immer der Tod sein. Und hier fand ich es total schön, wie quasi die beiden nicht sterben und trotzdem hat es einen großen Effekt auf ihre Mitmenschen und trotzdem ist es sehr bedeutungsvoll, dass sie jetzt gehen und nicht einfach, ach ja, die mussten halt gehen, sondern es war irgendwie, eben Coulson führt das ja dann auch noch weiter, sagt in einer späteren Folge, sagt er ja auch, dass das, was sie gemacht haben, ja etwas ist, was sozusagen die Grundlage von S.H.I.E.L.D. ist, dass sie gesagt haben, dass sie quasi gesagt haben, es ist wichtiger, die Aufgabe von SHIELD zu schützen oder die Strukturen, als dass wir jetzt bleiben können. Mhm. Ich war nicht ganz sicher, ob sie auch bereit waren, den Tod in Kauf zu nehmen. Das habe ich nicht ganz verstanden. Ich fand das dort eh sehr verwirrend. Um was haben sie jetzt eigentlich Angst? Dass sie eben exekutiert werden? Ja. Oder als Verräter? Fand ich sehr unklar. Genau, weil ich nicht sicher war, ob dann quasi als Coulson nochmal redet, wo sie alle fünf dastehen, also der russische Prime Minister, oder ich weiß nicht, und der Präsident und sie beide, ob das, was er da sagt, quasi dafür sorgt, dass sie doch freigelassen werden. Aber ich habe es nicht ganz verstanden. Ja. Wenn sie zugegeben hätten, dass sie eben für SHIELD arbeiten, wäre es halt amerikanische Agenten. Genau, die auf russischem Land. Und halt, das wäre halt dann wirklich ein großes, wäre es wie politisch geworden. Ja. Und dann wäre auch klar geworden, dass SHIELD halt doch immer noch gibt und so Sachen. Genau, ich habe nicht ganz verstanden, ob sie auch zwischenzeitlich Hunter und Bobby sich gesagt haben, ja, wir nehmen auch den Tod in Kauf. Zum Teil wurde es so angedeutet, ne? So, wie sie miteinander umgehen. Aber genau, und das finde ich dann natürlich krass. Ich finde, es passt zu den Figuren, dass sie so etwas in Kauf nehmen. Ich finde, SHIELD sterben. Ja, allerdings exekutiert werden ist dann auch mal ein bisschen was anderes, als im Kampf zu sterben. Ja, eben. Gut, aber wie gesagt, ich fand es irgendwie... ich fand es schön, dass quasi zwei Figuren gehen und nicht sterben dafür und dass quasi wir anhand von dem, aber auch, dass es dann eben so eine Abschiedsszene geben kann. Und also ich war auch total gerührt von dieser Abschiedsszene und es muss nicht immer quasi das Letzte sein, was passiert, sondern es können auch andere Dinge sehr einschneidend sein und das wäre vielleicht spannend, wenn man das mehr so behandelt. Mhm. Also wenn man sich öfters mal denkt, muss die Person wirklich sterben oder können wir nicht auch eine interessante andere Sache machen? Also da sagt man halt lazy storytelling, wenn sie einen Charakter einfach so rausschreiben. So, du bist halt durch eine falsche Kugel, die irgendwie an der Wand abgespickt ist. Ja, das ist dann ganz blöd. Solche Arten, dass die Figur wirklich für nichts einfach so... Das auf jeden Fall, und ich denke aber auch so quasi, also Opferungstode oder heroische, auch da kann man sich fragen, was in unserem Leben ist eigentlich sonst noch einschneidend oder sorgt dafür, dass wir weggehen und gibt es nicht auch andere Sachen? Naja, aber ich freue mich, ich hoffe sehr, dass Bobby und Hunter ihre eigene Serie kriegen, also Hunter finde ich auch witzig und ich glaube, wir wissen alle, wie toll ich Bobby finde und ich freue mich drauf, wenn ich wieder mehr von denen sehe. Ja, genau. Und es gibt ja dann dort auch wieder neue Charaktere, bin ich auch gespannt, was dort noch alles zusammenkommt. Genau. Hier ist mir noch ein Sinn gekommen, Lincoln hatte ja dann mit Coulson in einer Folge, ging es darum zu schauen, ob Lincoln zu SHIELD passt. Weil gerade vorher das mit Bobby und Hunter war, von wegen für SHIELD da alles aufzugeben. Und Lincoln ist halt nicht so. Und das sagt er, glaube ich, er ist ja eigentlich nur für Daisy da. Und da habe ich mir so gedacht, eigentlich könnte der doch auch irgendwie einfach nur im Labor sein. Dann wird wie so ein riesen Zeug gemacht, dass er dann auf dem Feld immer mal zu nicht auf die Befehle achtet und so und einfach so seine eigenen Emotionen laufen lässt und so. Und dann heißt mir auch wieder aufgefallen, ach, der nervt mich so fest. Und immer ist dann, wenn die Charakter selber in der Serie sagen so, oh, du machst eigentlich alles falsch, wieso bist du überhaupt hier? Aber dann nachher hat er dann dort den Befehl von Coulson ja genau nicht befolgt und dann war es genau wieder das Richtige und dachte ich, jetzt haben sie es halt wieder so ich muss gestehen, glaube ich, dass ich diese eine Folge, also in irgendeiner Folge dachte ich, ach, in der Folge war der mir jetzt ganz, also ich finde es, glaube ich, gut, dass er jetzt mehr Zeit bekommt, er ist jetzt immer noch nicht plötzlich puff, also ich finde es gut, dass er jetzt mal ein bisschen mehr Zeit bekommt, oder ein bisschen mehr Entwicklung. Also war entweder oder. Also wir müssen jetzt auch. Mal sehen, ob das jetzt das besser macht. Ja. Jetzt ist er noch dabei. Sonst habe ich da jetzt auch nicht so. Also wir haben ja noch eine Erfahrung, dass er dann mit seiner getrunken hat und dann so wut oder sein Tempo nicht unter Kontrolle hat und dann einen Unfall macht mit seiner Freundin. Und so. Aber ich finde halt so, quasi, es reicht nicht, eine Figur Backstory zu geben. Ja. Wir müssen, also es muss irgendwie auch in dem, was jetzt gerade passiert, interessanter werden. Und ich glaube, wenn ich etwas halt jetzt ein bisschen spannender finde, ist, dass wir quasi anhand von ihm und Daisy miteinander diesen Konflikt, wie gehe ich mit meinen Kräften um und wie lebe ich mit ihnen, dass der jetzt ein bisschen entwickelt wird. Und das fand ich okay, das finde ich ganz gut. Ja. Und das finde ich quasi auch interessant, hoffe ich. Und die Frage eben wegen einer, dass man das diese Inhuman-Kräfte heilen könnte, ist er ja dafür, dass man das eben, dass das etwas Gutes ist. Ja. Und Daisy sagt so, nein, das ist ja dann ein Teil von einem, das soll man doch nicht rückgängig machen. Aber wir haben jetzt ja schon Beispiele gesehen, wo es wirklich für die Leute nicht so gut toll war. Ja. Also die Fähigkeit, wenn du berührst diese Person und dann siehst du den Tod von jemandem. Ja. Also das und wir hatten auch den Anders, der irgendwie auch, wenn er was. Wir hatten auch noch einen anderen Human, der auch nichts anfassen konnte oder so, ohne dass direkt was passiert. Und am Anfang, Joey ist ja da und dann kriegt er es unter Kontrolle. Genau, er hat ja, stimmt. Aber wie willst du diese, also man kann es ausschalten, aber dann ist das ja auch eine Art von Heilung. Also wenn er diese Kraft, von wegen, wenn er, dass jemand diese Visionen kriegt, ob man das könnte kontrollieren, das wissen wir jetzt halt nicht. Aber ich denke, da gibt es, eben weil es ja diese Kräfte zum Teil so verschieden sind, dass es dann Beispiele gibt, wo dann die Person wirklich selber sagen würde, ich will das nicht. Und das ist ja auch wie eine Kontrolle über den eigenen Körper. Ja. Finde ich also doch recht wichtig, dass man da auch selber was machen kann, solange es die eigene Entscheidung ist. Aber Daisy ist da, weil sie hat ja dann doch eine Kraft, die am Anfang war es ein bisschen, war schon ein Problem, da hatte sie ja auch Verletzungen und so. Das ist dann natürlich dann auch wieder nicht so schön. Aber jetzt, wo sie unter Kontrolle hat, ist sie wie halt wirklich eine Superheldin. Dann kann man schon sehr positiv sein. Ich denke, der Konflikt ist doch immer der, man muss die Strukturen schaffen, dass die Leute wirklich selbst entscheiden können. Ja, das weil ist sonst ist natürlich so ein Impfmittel gefährlich. So, aber das ist immer, das, dieses Problem haben wir mit so vielen Dingen. Also weil technisch ist vieles möglich, wo wir uns fragen müssen, finden wir das sozial auch richtig? Oder leben wir in einer Welt, wo Leute sich es dann wirklich aussuchen können? Es gibt ja diverse Sachen, wo zum Beispiel mit pränataler Forschung oder so, wo ja viele Vereinigungen von Menschen mit Behinderung sagen, das ist, wir finden das nicht richtig. Und zwar einfach, weil sie Angst haben, dass dann Menschen das Gefühl haben, sie können sich nicht mehr für Kinder mit Behinderung entscheiden, weil dann die Versicherungen sagen, wir zahlen nichts mehr. Oder die Gesellschaft sagt, wie könnt ihr nur, das ist doch Arbeit und Aufwand, das zahlen wir euch nicht. Und dass das quasi, und dann ist es nicht mehr eine eigene Entscheidung. Ja. Und also quasi diese Gefahr, dass wenn du etwas machen kannst, dann ist es halt nicht mehr, also es ist häufig halt nicht deine eigene Entscheidung und dann denke ich, ist es, sagt Daisy, ist es besser, wenn es das gar nicht gibt. Erst. So, das ist halt das. Also das verstehe ich dann auch. Und, Es ist eh halt hier, ich halt eine fiktionale Gruppe, wo dann halt, die kriegen ja dann doch irgendwie Kräfte, die sie eigentlich auch irgendwie so ein Vorteil, wenn es eine entsprechende Kraft ist, wie eben zum Beispiel Elektrizität aus seinen Finger sprühen zu lassen, das kann einem ja wie auch einen Vorteil gegenüber anderen Menschen geben. Aber gleichzeitig haben wir auch gesehen, dass es die Menschen auch quasi entfremdet. Ja. Also weil ich meine, Lincoln ist nicht mehr in seinem alten sozialen Umfeld, sondern ist dann zu Afterlife und hat sich erst da wohl gefühlt. Der Mann ist obdachlos geworden, weil er niemanden mehr anfassen wollte. Ja, da war und so. Und ich denke, sie zeigen schon gut, dass das mit diesem Inhuman-Ding nicht einfach, yay, ich habe jetzt Kräfte, sondern ich bin jetzt Inhuman. Ich bin jetzt irgendwie anders. Und manche Leute werden dann gut aufgenommen. Eben deswegen ist ja S.H.I.E.L.D. auch da, wo versucht, die Leute aufzufangen und zu sagen, hey, wir versuchen mit euch eure Kräfte, eure Eigenschaften, einen Selbstwert anzuschauen und so. Ja, was uns zum nächsten neuen Team führt, was ich total cool finde, ist, dass wir jetzt so dieses Inhuman-Team haben und da freue ich mich schon drauf, die im Einsatz zu sehen. Ich fand diese eine Szene, die sie miteinander hatten, wo quasi Joey, wie heißt die neue Frau? Also ihr Spitzname ist Jojo. Jojo? Ja, ich weiß auch nicht mehr. Es hat ganz am Anfang von der Staffel. Ja, von den, also wo Daisy, Joey und Jojo quasi und ist Lincoln auch noch dabei, aber einfach so diese drei Niemals miteinander aufeinander bezogen diese Kräfte einsetzen. Ah, ja. Das fand ich eine schöne Szene. Ja. So dieses... Wo sie gegen diesen anderen Newman mit diesen Augenkräften und die Leute erstaunen können. Genau. Aber es geht ja ein bisschen in die Hose, weil sie ja dann überschätzt die Situation und dann irgendwie weggeht. Ich glaube, es funktioniert, doch die eine Sache funktioniert schon. Er wird dann halt weggeholt. Ja, aber sie, ne, die Frau stößt doch auf eine Wand. Ich glaube, an einer Stelle schon, aber ich glaube, einmal funktioniert dieses Zusammenspiel sehr schön. Ja, am Anfang, genau, ja. Also während dieser Sequenz am Anfang geht es gut, ja. Und das fand ich schön gemacht. Und da bin ich jetzt gespannt, wie die in Zukunft zusammenarbeiten. Ja, jetzt sind sie dann auch trainiert und haben es besser unter Kontrolle und wissen, wie es funktioniert. Ah ja, bei Joey dachte ich auch noch, da mochte ich diese eine... Szene, wo er so gesagt hat, ich bin nicht so gut darin, Autorität auszustrahlen und so. Das fand ich irgendwie sympathisch, dass ich dachte, das führt mich zu diesem anderen Punkt, wo ich ja vorhin gesagt habe, ich finde es einfach cool, dass wir bei Agents of S.H.I.E.L.D. so viele sehr unterschiedliche Männerfiguren auch haben. Ah, ja, genau. Die ja alle quasi so also dass wir nicht nur irgendwie so einen Typus Mann haben, also wenn du zum Beispiel Supernatural hast du einfach so diese beiden recht übermännlichen, ich weiß, auch Supernatural kann man differenzierter betrachten, aber du hast diese hypermännlichen Hauptfiguren und so und das finde ich ist bei Agents of S.H.I.E.L.D. finde ich viel differenzierter. Also ich meine, schon am Anfang haben wir mit Ward, Coulson und Fitz drei sehr unterschiedliche und jetzt inzwischen finde ich auch jeder Mann, der wieder dazu gekommen ist, hat wieder eine sehr eigene Also ich finde wirklich, S.H.I.E.L.D. hat, oder Agents of S.H.I.E.L.D. hat wirklich schöne, differenzierte Figuren. Das ist so. Ein Witz ist, dass ich am Anfang, irgendwann habe ich schon mehrmals kurz einen Artikel bei Lady Geek Girl, das ist sehr gut erklärt. Ja, genau. Also ich kann da jetzt gar nicht mehr dazu sagen. Ja, nee, und auch mit Joey halt jetzt wieder, das ist jetzt auch nicht so der typische Macker-Typ. Nein, und so. Ja. Und mit Mac haben wir einen, der hat eine sehr tiefe Stimme, ist sehr groß und so und hat so ein bisschen dieses große Bruder-Ding und ist dann teilweise so und Hunter einfach ist so ein bisschen der Witzige. Und also ja, ich finde die einfach alle sehr, ja, sie sind sehr interessant und finde es total angenehm, dass wir so unterschiedliche Männerfiguren haben und sie alle total ihre Berechtigung haben und keiner klein gemacht wird für das, stimmt, was er ist. Und im Lincoln ist er wie, ist er, also irgendwie als Pretty Boy wird er irgendwo mal von diesem Australier. Der Australier sagt, und du bist nur der gute Haarschnitt, oder was? She's the muscle and the brain. You're only the haircut. Und selbst das ist ja bei ihm nicht mal so speziell. So ja, aber er nennt ihn einfach Boy Group Band. Ja, genau. Genau. Das ist halt einfach so der Teenie-Star-mäßig. Ich hoffe, dass Lincoln jetzt noch ein bisschen Entwicklung bekommt. Ja, vielleicht das, auch. Manchmal macht es auch das Charisma des Schauspielers, also manchmal kann das retten, auch wenn sie vom Drehbuch her nicht so interessantes Material bekommen. Und manchmal kann es halt nicht mehr viel dazufügen. Ja. Mal schauen, vielleicht, weil jetzt haben sie halt wieder wie zwei Figuren verloren, dann müssen halt die Neuzugänge mehr Raum bekommen. Ja. Allerdings kommen jetzt quasi wie die Inhumans wieder zurück, vielleicht. Ja, kommt drauf an, wie oft die jetzt immer dabei sind. Ja. Ob die jetzt dann für eine Folge das Restteam retten. Ja, das ist dann nicht. Jetzt öfters war es ja so, dass Joey nur für die größeren Missionen dabei war. Ja. Gut. Zu Fitz und Gemma, hast du da irgendwas? Was so viel? Sie haben ja wieder auf Null gemacht. Genau. Das fand ich ganz angenehm. Also ich finde es irgendwie nett, wie die gerade so im Hintergrund sehr viel, also ich denke, die haben halt so vom Anfang, wo sie ins Feld sind miteinander, bis jetzt die mussten ziemlich viel erleben, finde ich. Also die haben sehr viel jetzt durchgemacht, denke ich. und sind halt um einiges ernster und so gemacht. Also wir haben noch nicht dieses witzige Duo zurück und das kommt vielleicht auch nicht mehr zurück, aber ich habe das Gefühl, sie sind jetzt wieder, also dass sie auf einer Wellenlänge sind, auf einer viel ruhigeren Wellenlänge quasi, also so, aber also ich finde die gerade angenehm zusammen. Ja. Also es ist nicht mehr so fest im Vordergrund, weil jetzt, dass sie einfach mal zu ein paar Gänge zurückgeschaltet haben, macht eigentlich Sinn, weil sie ja den eigentlich jemand verloren, in den sie verliebt war, mit dem sie eine Beziehung hatte. Und dann, dass sie einfach schon mal sie alleine da dann nicht gerade Lust hat, da gerade was Neues anzufangen, ist vollkommen verständlich. Und Fitz hat da wohl auch einfach so viel erlebt, dass sie, weiß nicht, vielleicht ist es genau gesund. Einerseits ist es wie eine Situation, die hatten wir jetzt wirklich auch schon mehrmals, dass sie irgendwie wieder wie nicht genau wissen, wie ihre Beziehung wobei eben, das habe ich das Gefühl, hat sie tatsächlich ein bisschen erfolgreich gemacht. Also, sie wissen eigentlich schon, sie. Also, ich habe das Gefühl, sie wissen einfach, wie wichtig sie sich sind. Mhm. Und sie arbeiten jetzt auch wieder zusammen und schauen jetzt weiter. Okay. Also. Ja, wir, also viel mehr haben sie auch zu zweit nicht mehr gemacht. Genau. Also wissen wir sie gar haben sich an den Händen gehalten. Ah, ja, doch. Aber das war, weil sie es in der Vision. Nein. Ja, das ist Paradox. Ja, machen also ich glaube. Ja. Aber dass sie da wie diese körperliche Nähe. Ja, ich glaube, das war wie so eine Situation. Sie stehen außen und beobachten das Ganze. Und irgendwie so. Also so diese Rolle zu haben. Wir stehen hier und hoffen, dass sie gut zurückkommen. Ja. Ist ja auch nicht mehr einfach, aber wir sind wenigstens zusammen dabei. Ja, okay. Ja. Dachte ich so. Okay. Gut. Dann war es das zu diesen 6 Folgen, gell? Mhm. Ja, mehr habe ich jetzt gar nicht. Nee. Ist schon viel passiert, aber immer, ja, es ist immer alles. Ja, wir haben ja darüber geredet. Wir hatten das Gefühl, es ist viel passiert, aber thematisch war es jetzt nicht total abwechslungsreich, sondern diese 6 Folgen, fand ich, haben auch sehr gut zusammengepasst. So. Also mit Bobby und Hunters weggehen ist ein bisschen Abschluss, aber dann haben wir halt sehr eng, also Folgen, die sehr eins bilden, ja. Nicht jede. Und eben die Inhuman-Thematik ist halt im Vordergrund und dann heißt es auch die einzelnen Schicksale, aber das gut. Einzel durchzugehen, nicht recht. Dann wünschen wir viel Spaß beim Serie schauen. Wir waren Ann-Sophie und Nuria. Tschüss. Tschüss.